Kapitel 12. Einen Fachvortrag halten. Übung 12.1. Hörverständnis. Beispielvortrag von Antje Siebert. Sehr geehrter Herr Professor Meyer, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen heute die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen von Simvastatin vorstellen. In der Heart Protection Study 2002 konnte gezeigt werden, dass Simvastatin eine Senkung des kardiovaskulären Risikos, also Myokardinfarkt, ischämischer Schlaganfall, kardiovaskulärer Tod, auch bei niedrigen und normalen LDL-Werten bewirken kann. Somit wurde eine Statintherapie bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen allgemein empfohlen. Wie Sie wissen, gab es in der Folge einige Berichte über das Auftreten von Muskel- und lebertoxischen Begleiteffekten, die die Sicherheit dieser Therapie in Frage stellten. In einer aktuellen Untersuchung der MRC-BHF Heart Protection Study Collaborative Group 2009 wurden diese unerwünschten Arzneimittelwirkungen nun über einen längeren Zeitraum genauer untersucht. Dazu wurde eine randomisierte, placebo-kontrollierte Studie mit 20.536 Patienten mit Gefäßerkrankung oder Diabetes durchgeführt. Die Patienten erhielten entweder eine tägliche Dosis von 40 Milligramm Simvastatin oder ein Placebo und wurden über einen Zeitraum von 5 Jahren beobachtet. Als Marker für Muskel- und lebertoxische Effekte wurden in regelmäßigen Abständen die Werte der Kreatininkinase bzw. der Alanin-Aminotransferase bestimmt. Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen wurden mit parametrischen Methoden bei einer Intention-to-Treat-Herangehensweise berechnet. Ich komme nun zu den Ergebnissen der Untersuchung. Bei den unterschiedlichen Hochrisikopatienten, einschließlich Frauen, ältere Individuen, solche mit niedrigen Cholesterolwerten, zeigte sich in der Simvastatin-Gruppe eine relative Erhöhung der Inzidenz von Myopathie von 0,1% über den Zeitraum von 5 Jahren. Ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Auftretens von hepatobiliären Erkrankungen wurde nicht gefunden. Zusammenfassend kann man also feststellen, dass das Risiko einer Myopathie bei Therapie mit Simvastatin über einen 5-Jahres-Zeitraum sehr niedrig ist und das Risiko einer Hepatitis nicht signifikant. Es besteht aber eine Reduktion des kardiovaskulären Risikos. Ich denke, dass diese Studie gezeigt hat, dass die Vorteile einer Simvastatin-Therapie die Nachteile deutlich aufwiegen. Unter Beachtung der potenziellen Nebenwirkungen kann diese Therapie also sicher durchgeführt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge.